Indessen begann Raskolnikow, der sich bei seiner Antwort nur ein wenig ihm zugekehrt hatte, ihn von Neuem aufmerksam und mit einer gewissen Neugier anzusehen, als hätte er vorhin nicht Zeit gefunden, ihn zu betrachten, oder als wäre ihm etwas Neues an ihm aufgefallen. Er erhob sich zu diesem Zweck sogar absichtlich vom Kissen. In der Tat, im Aussehen Pjotr Petrowitschs lag wirklich etwas Besonderes, und zwar etwas, was die Bezeichnung Bräutigam, die ihm soeben so ungeniert zugeteilt wurde, zu rechtfertigen schien. Man konnte sehen, und zwar ziemlich deutlich, dass Pjotr Petrowitsch sich sehr beeilt hatte, die paar Tage seines Aufenthaltes in der Residenz auszunützen, um sich in Erwartung der Braut neu auszustaffieren und zu verschönern, was gewiss sehr unschuldig und durchaus statthaft war. Sogar die eigentümliche, vielleicht ein wenig zu ausgeprägte Selbstzufriedenheit über seine angenehme Veränderung konnte in diesem Fall verzeihlich erscheinen, denn Pjotr Petrowitsch war ja nun imstande eines Bräutigams. Seine ganze Kleidung war soeben vom Schneider gekommen und alles war soweit gut. Nur, dass eben alles zu neu war und zu sehr den bestimmten Zweck verriet. Auch der elegante, nagelneue, runde Hut deutete auf diesen Zweck hin. Pjotr Petrowitsch behandelte ihn nur gar zu ehrerbietig und hielt ihn mit gar zu großer Vorsicht in den Händen. Auch das herrliche Paar heller, lilafarbener Handschuhe bezeugte das, wenn auch nur damit, dass sie nicht angezogen waren, sondern in der Hand gehalten wurden. In Pjotr Petrowitschs ganzer Kleidung herrschten helle und jugendliche Farben vor. Er trug ein sehr hübsches Sommerjackett von hellbrauner Farbe, helle, leichte Beinkleider, eine ebensolche Weste, neu gekaufte, feine Wäsche, eine leichte Krawatte aus Batist mit rosa Streifen und das Allerbeste war dabei, dass alles Pjotr Petrowitsch sehr gut kleidete. Sein Gesicht, sehr frisch und sogar hübsch, erschien ohnehin jünger als 45 Jahre. Ein dunkler Backenbart umrahmte es zu beiden Seiten und verdichtete sich sehr hübsch am hellen, vorzüglich rasierten Kinn. Auch die Haare, übrigens nur stellenweise und kaum merklich angegraut, waren von einem Friseur gekämmt und gekräuselt, erhielten aber dadurch nichts Lächerliches oder gar ein albernes Aussehen, was doch sonst bei gekräuselten Haaren gewöhnlich der Fall ist, da sie dem Gesicht eine unvermeidliche Ähnlichkeit mit einem zum Altare schreitenden Deutschen verleihen. Wenn in diesem recht hübschen und soliden Gesicht doch tatsächlich etwas Unangenehmes und Abstoßendes war, so hatte dies einen anderen Grund.